Mittwoch 16 Uhr auf den Freien Radios Berlin-Brandenburg. Hier heute eine neue Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch Markus. Heute in der Sendung. Ich hatte es in den vergangenen Sendungen schon angekündigt, es stehen eine Menge Veränderungen auf dieser Frequenz an. Unter anderem haben wir einen Sendetag verloren und müssen zusammenrücken. Einige Sendungen suchen neue Sendeplätze. Deswegen haben auch wir von Radioaktiv Berlin hier Zugeständnisse gemacht. Und wir werden einen Sendetermin, nämlich den letzten Mittwoch im Monat, abgeben. Ob das jetzt im Januar schon der Fall ist, das erfahrt ihr nächste Woche. Das wissen wir zur Stunde immer noch nicht. Aber es kann gut sein, dass nächste Woche eine andere Sendung an dieser Stelle ist. Weiteres dann in naher Zukunft. So, diese Sendung heute ist so prall gefüllt, dass ich mich kurz fassen muss und wir auch fast keine Musik spielen können, denn wir haben eigentlich heute einen Schwerpunkt für die Pressefreiheit. Wir kümmern uns um verfolgte Journalisten in der Türkei und in den USA. Es fand am vergangenen Wochenende die Rosa Luxemburg statt, es war bereits die 24. Und einer der Schwerpunkte dort war die Verteidigung der Pressefreiheit und die Verteidigung verfolgter Journalistinnen. Wir werden einen Beitrag von Michale Tolu hören, die lange Zeit in der Türkei inhaftiert war. Wir werden einen Beitrag von Max Zirngast hören, der auch in der Türkei inhaftiert war, jetzt dort unter Hausarrest steht, immer noch nicht die Türkei verlassen darf. Und wir werden natürlich einen Beitrag von Mumia Abu-Jamal hören, der Journalist aus den USA, den wir hier schon sehr lange in der Sendung immer wieder vorstellen. Letzte Woche hatten wir auch einen Schwerpunkt. Er hat allerdings diesmal was zur allgemeinen Lage von Kapitalismus und Faschismus in Europa und den USA erzählt. Auch ein Beitrag aus der Unterstützungsbewegung wird kommen. Und dazu unsere aktuellen Serviceteile, der Demo-Ticker, auf den wir auf keinen Fall verzichten wollen, und Veranstaltungshinweise. Und without further ado übergebe ich das Mikrofon an Michale Tulu, aufgenommen am vergangenen Samstag, den 12. Januar, auf der 24. Rosa-Luxemburg-Konferenz in Berlin-Moabit. Selbstverständlich. Die Redner wurden für ihre Vorträge verurteilt, genauso wie die Teilnehmer, die eigentlich nur zum Zuhören dabei waren. Und von daher ist es sehr wertvoll, diese Konferenzen zu machen, zu veranstalten. Ich bedanke mich bei den Veranstaltern, dass sie mir diesen Raum geboten haben, um mich über die Türkei und den Widerstand auszusprechen, denn in der Türkei wollten sie mich ja zum Verstummen bringen. Über die Umstände der Türkei sind sie vor allem in den letzten 2 Jahren aufmerksamer drauf geworden, weil es auch die deutsche Öffentlichkeit betroffen hat und man genauer hingeschaut hat. Vor den Augen der EU und den USA hat sich in der Türkei ein autokrater Staat konstituiert, und ich sage ganz absichtlich vor den Augen, weil dieser Prozess insgesamt bisher 16 Jahre gedauert hat und immer noch weiterführt. Heute haben wir in der Türkei eine Alleinherrschaft mit all ihren reaktionären Eigenschaften. Unter dem Vorwand, die Putschisten bekämpfen zu wollen, geht der Staat gegen jegliche Oppositionelle, gegen jegliche Andersdenkende vor und versucht sie in allen Lebensbereichen einzuengen, Repressionen auf sie auszuüben und sie sogar zu vertreiben. Medienorgane wurden in den letzten 2 Jahren geschlossen, Journalisten inhaftiert, Frauen, Jugend- und LGBT-Vereine verboten und oppositionelle Vertreter des Volkes wie Frau Figen Yüksekdağ und Selahattin Demirtas festgenommen und eingesperrt. Zehntausende Beamte wurden aus dem öffentlichen Dienst mit der Begründung der Gefährdung der nationalen Sicherheit auf die Straße gesetzt. Ärzte und Ärztinnen, die sich gegen den Krieg in Afrin ausgesprochen haben, wurden angeklagt, werden heute immer noch verurteilt, weil sie ihren Beruf ausüben, das Menschenleben beschützen. Die Regierung hatte dabei lediglich ein Ziel, da waren sie eigentlich sehr entschlossen. jegliche Kritik im Keim zu ersticken. Und dabei haben sie nicht differenziert, wer ihnen entgegensteht und mit welcher Ideologie sie ihm entgegenstehen. Denn sie hatten Angst davor, dass sich die Menschen gegen die Alleinherrschaft erheben und diese eh schon unstabile Herrschaft zum Wackeln bringen. Der Staat hält heute trotz 16 Jahre Repression weiterhin an diesem Vorgehen fest, denn sie wissen, ihre Schreckensherrschaft würde mit dem kleinsten Funken sofort zum Sturz gebracht werden. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Der türkische Innenminister Süleyman Soylu hat im Dezember letzten Jahres ganz stolz davon berichtet, dass lediglich in einer Woche 2500 Razzien ausgeübt worden sind. Hunderte Menschen festgenommen und viele mit Auflagen versehen wurden. Stellen Sie sich vor, 2500 Razzien in einer Woche und dieser Prozess geht schon seit 2 Jahren. Der Staat hat sein Regime innerhalb von 16 Jahren konstituiert, Schritt für Schritt. Das Grundgesetz und das Parlament sind außer Kraft gesetzt. Jetzt hat der Staat, unter Erdogan, das Parlament, die Justiz, das Polizeiapparat und Militär unter seiner Macht. Alles richtet sich nach ihren Interessen des Staates und wird dem auch entsprechend umgesetzt. Die Angriffe auf die Arbeiterinnen und Arbeiter, Beamten, Journalisten und Oppositionelle findet aber nicht erst seit der AKP-Herrschaft statt. Auch vorher waren Repressionen zu verzeichnen. Aber das erste Mal nach den 90er Jahren, in dem es sehr viele schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen gab, spricht man wieder von einer ähnlichen Situation in der Türkei. Auch in den 90er Jahren gab es Folter, Vertreibung, Haft. Aber heute betrifft es eine viel breitere und inhomogene Masse. Denn früher wurden nur linke, kurdische und revolutionäre Kräfte angegriffen. Aber heute sind auch konservative, kemalistische und religiöse Gruppen davon betroffen. Nun gut, Sie haben sehr viel auch mitbekommen von den Repressionen des türkischen Staates. Auch die deutsche Presse hat darüber berichtet. Aber es gibt natürlich auch hoffnungsvolle Seiten, die man vor allem stärken muss. Mit dem Gezi-Aufstand im Jahre 2013 entschieden sich Zehntausende Menschen, die eigentlich an keine Veränderungen mehr geglaubt haben, erneut für eine bessere und gerechtere Welt sich einzusetzen und dafür zu kämpfen. Die Revolution hatte ihnen zugezwinkert, hieß es überall. Politische Parteien, Umweltschützer, Frauen, Jugendliche, LGBTs, ethnische Minderheiten und Gewerkschaften sahen die Kraft, die hervorkam, wenn man sich für dasselbe Ziel vereinte. Es war Zeit, den vereinten Kampf gegen den gemeinsamen Feind endlich anzugehen. Trotz des repressiven Kurses der Regierung, trotz Massenverhaftungen und offener Gewalt, trotz Unterdrückung der freien Presse und anderen Repressalien, ist der Widerstand gegen die Willkürherrschaft auch heute noch ungebrochen. Journalisten arbeiten heute nach zuvor in diesem Land, wo sie für ihre Texte, für ihre Vorträge, für ihre Artikel verurteilt und inhaftiert werden. Sie üben nur ihren Job aus. Sie berichten die Bevölkerung über die Tatsachen, über die Korruptionsaffäre, über den Krieg, den der Staat führt, und werden hierfür bestraft. Es gibt Journalisten, die zu jahrelangen Haftstrafen erst in den letzten Monaten auch wieder verurteilt wurden. Es gibt Journalisten, die zu lebenslanger erschwerter Haftstrafe verurteilt wurden. Und manche und vor allem sehr viele mussten ins Exil flüchten. Diese Journalisten sind heute vermehrt auch in Deutschland angekommen. Sie mussten ihr Leben, ihre Familie, ihre Umgebung, ihre Arbeit, alles verlassen und haben sich hier in dieser Demokratie abgesetzt, weil sie hier Schutz und Sicherheit sich erhofft haben. Ich möchte Ihnen einige Beispiele benennen, verschiedene Einblicke in den türkischen Widerstand. Das werde ich nur sehr kurz machen, weil ich Sie auch nicht langweilen möchte. Aber ich erwähne voller Stolz, dass die unaufhaltsamste Widerstandsbewegung in der Türkei die Frauen- und Jugendbewegung ist. In der Türkei werden statistisch gesehen jeden Tag 5 Frauen von ihren Vätern, Brüdern, Ehemännern oder Freunden ermordet. Tausende erfahren zu Hause, auf dem Arbeitsplatz oder auf der Straße Gewalt. Diese häusliche Gewalt wird vom patriarchalen Staat auch unterstützt und ihr Boden für neue Übergriffe genährt. Aber dennoch lassen sich die Frauen nicht in ihre traditionellen Schranken einweisen. Zehntausende Frauen jeglicher Organisationen und Vereine kommen unter der Parole: Frauen sind gemeinsam stark und bilden heute die stärkste Bewegung in der Türkei. Kampagnen wie misch dich in meine Bekleidungsart nicht ein oder mein Körper, meine Wahl oder die Massendemonstrationen auf der für alle verbotenen eigentlich Demonstrationen auf der Istiklalstraße sorgt für wichtige Resonanz. Es macht Mut zu sehen, dass die Frauen diese Barriere auf diesem wichtigen Demonstrationsplatz eigentlich jedes Mal stürzen und ihre Demonstrationen dort fortführen. Auch wenn die Frauen in der Teilhabe in der Politik und im alltäglichen Leben immer noch an zweiter Stelle sind, fordern sie ihr Recht. Denn sie sagen, wir sind die Hälfte dieser Bevölkerung, wir werden auch in allen Bereichen des Lebens die Hälfte darstellen. Auch heute führt eine Frau den Kampf gegen Isolation und Unterdrückung an. Die HDP-Abgeordnete Leyla Güven befindet sich seit 66 Tagen im Hungerstreik. Sie zweifelte in keinem Moment, ihr Leben für die friedliche Lösung der Kurdenfrage aufzuopfern. Ihr ungebrochener Widerstand ist zum Widerstand vieler geworden. Heute solidarisieren sich in den Gefängnissen und auch außerhalb und in Europa Dutzende politische Gefangene und auch Oppositionelle mit Leyla Güven und ihrem Widerstand. Und es ist hier wichtig zu sagen, dass die Solidarität in diesem Fall eine Frage von Leben und Tod ist. Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Jugendbewegung ist nicht umsonst von Herrn Erdogan eigentlich ein Albtraum und ein Dorn im Auge, denn genau diese Jugendbewegung hat im Jahre 2013 bei dem Gezi-Widerstand, bei den Protesten die Vorreiterrolle ausgeübt. Deswegen sind heutzutage in den türkischen Gefängnissen fast 70.000 Studierende sind eingesperrt dafür, dass sie das Recht auf Protest, auf Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit genutzt haben. Während den Referendumswahlen zum Präsidentschaftswahl wurde ein breites Jugendbündnis unter dem Namen Die Jugend sagt Nein gebildet. Diese Jugendbewegung hat innerhalb weniger Wochen eine Vorreiterrolle in der Wahlkampagne gespielt. Nach ihrer Kampagne haben die Frauen und auch andere Minderheiten und auch andere Organisationen genau ihre Kampagne zum Vorbild genommen und haben gesagt, die Frauen sagen Nein oder andere sagen Nein. Mit den Erfahrungen, die sie aus dem Gezi-Widerstand im Jahre 2013 gewonnen haben, nutzen sie alle Möglichkeiten aus, um sich landesweit Gehör zu verschaffen. Die sozialen Medien, Flyer, Fernsehsendungen, Zeitungen, sogar die kahlen Wände, einfach alles nutzten sie für ihre Propagandaarbeit aus, um zu zeigen, dass die Jugend den Präsidenten nicht will. Eine weitere Dynamik, die auf jeden Fall erwähnt werden muss und nicht außen vor gelassen werden darf, bildet die kurdische Bewegung in der Türkei. Seit 40 Jahren sind sie in einen Krieg verwickelt, einen Krieg ausgesetzt, dessen Ende nicht vorherzusehen ist. Mit dem Friedensprozess, den die AKP-Regierung mit der kurdischen Bevölkerung, mit den kurdischen Vertretern angefangen hatte, hofften sich die kurdische Bevölkerung und auch eigentlich der Westen der Türkei dass es zu einer Versöhnung kommt, dass die Kurden nicht mehr sterben müssen. Doch die HDP, die zum Hoffnungsträger dieses Friedensprozesses geworden ist, hat an Stimmen zugenommen. Der Westen hat die HDP auch unterstützt, bei den Wahlen ihr eine enorme Stimme gegeben, was der AKP-Regierung und auch Erdogan selbst persönlich Angst gemacht hat. Denn er hatte sich eigentlich durch diesen Friedensprozess Prestige für seine Partei und für sich erhofft. Und als er gesehen hat, dass aber die HDP und die Kurden an Prestige gewinnen, dass sie die Menschen davon überzeugen, dass es eine friedliche Lösung geben kann, hat die Regierung eine neue Kriegsstrategie angewendet und hat den Tisch umgekippt und hat den Friedensprozess beendet. Nach diesem Tag wurden tausende Parteimitglieder der HDP, der oppositionellen Parteien, Funktionäre und auch ihre Vertreter, Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtas und weitere Abgeordnete, inhaftiert, eingesperrt, in der Hoffnung, dass sie sich nicht mehr zu Wort melden, dass sie nicht mehr die Bevölkerung aufklären können. In Cizre und Nusaybin ließ der türkische Staat auf die eigene Bevölkerung Bomben regnen. Seit 40 Jahren leistet die kurdische Bevölkerung gegen dieses Schicksal, gegen die Armut, Unterdrückung und insbesondere gegen den Tod Widerstand. Aber sie wissen, und die Bevölkerung weiß ganz genau, entweder widersetzen wir uns, leisten Widerstand oder sie werden uns vernichten. Und genau deswegen ist es wichtig, die kurdische Bevölkerung in ihrer Sehnsucht, für ihre Sehnsucht nach Freiheit, nach Frieden, nach Demokratie zu unterstützen und an ihrer Seite sie zu stärken. Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Sie wissen, der Albtraum aller Herrschaften ist die Arbeiterklasse. Und in der Türkei ist es natürlich auch so. Denn in der Türkei ist das Ausmaß der Ausbeutung dermaßen hoch, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Die Türkei hat in den letzten vergangenen Monaten geprahlt mit ihrem neuen dritten Flughafen, der größte Flughafen Europas, einer der größten. Wenn Sie nur wüssten, dass bei diesem Bau des dritten Flughafens etwa 400 Arbeiter gestorben sind, dass diese Arbeiter für menschliche Bedingungen protestiert haben und in derselben Nacht 600 Flughafenarbeiter festgenommen wurden und 34 von ihnen als Einschüchterungsversuch sogar in U-Haft gesteckt wurden. Hunderte Arbeiter sind in den letzten Jahren in den Bergwerken in der Türkei gestorben. Der Staat hat sie noch nicht mal ihre Leichen aus der Erde rausgeholt, um eben zu verbergen, dass bei solchen Unfällen Menschen auch sterben. Sie wollten verhindern, dass die Arbeiter, dass die Bevölkerung sich dagegen widersetzt, dass sie auf die Straße gehen und gegen diese unmenschlichen Bedingungen protestieren. Heute begrüße ich auch hier den Widerstand, den Streik der Florma-Arbeiterinnen, das sind Frauen, Florma ist eine Firma, die eigentlich als Zuliefererfirma für Yves Rocher arbeitet. Sie kennen Yves Rocher. Und diese Frauen sind seit Wochen, seit Monaten im Streik, weil sie unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten. Und ihre Parole ist sehr schön, denn sie sagen, nicht die Kosmetik verschönert die Frauen, sondern der Widerstand. Liebe Freunde, liebe Freundinnen, ich werde nicht sehr lang darüber berichten, nur zuletzt möchte ich natürlich erwähnen, wie wichtig es ist, dass wir die Menschen, die dort in der Türkei und auch in anderen Ländern mit solchen Autokraten zusammenleben, mit solchen Autokraten jeden Tag eben auch eingesperrt und diese Repression erleben müssen, wie wir uns mit diesen Menschen auch solidarisieren können. Allen voran ist natürlich für uns hier in Deutschland lebende Menschen sehr wichtig, auch in unserem eigenen Staat zu sagen, Stopp, Rüstungsexport muss beendet werden. Es dürfen keine Waffen an solche Länder ausgehändigt werden. Wir wissen, dass wir politische, finanzielle und auch soziale Interessen haben an der Türkei, dass unsere Bundesregierung natürlich mit einem NATO-Partner wie der Türkei gute Geschäfte macht. Aber wir wissen auch, dass unter diesen Geschäften sehr viele Menschen leiden. Und wir sind nicht erst dann betroffen, wenn deutsche Staatsbürger betroffen sind. Wir sind auch dann betroffen, wenn Menschen aus ihren Ländern hierher flüchten müssen, weil ihre Unversehrtheit verletzt wird. Von daher ist es sehr wichtig, sich mit dieser Opposition zu solidarisieren, zu zeigen, dass man sich für die Arbeiter, für die Journalisten, für die Beamten, die dort eben die unter diesen Repressionen leidet, hier auch ein offenes Ohr hat, dass man ihren Widerstand sieht, dass man diesen Widerstand versucht zu stärken. Und das können wir eben auch dadurch machen, indem wir Öffentlichkeit für sie schaffen. Das ist das Mindeste, was man hier machen kann. Und wir wissen, dass dieser öffentliche Druck sehr viel bringen kann, dass dieser öffentliche Druck auch zu Erfolgen führen kann. Von daher ist es wichtig, dass wir uns mit diesen Menschen solidarisieren. Ich möchte zuletzt an einen Freund erinnern. Sie wissen, manche Journalisten sind in den letzten Zeiten freigekommen, manche haben Haftstrafen bekommen. Aber ich möchte dennoch an diese mutigen Journalisten nochmal erinnern, die dort heute immer noch kämpfen, schreiben und weiterreden, weil sie sagen, es ist unser Land, wir haben es zu verteidigen und wir werden nirgends hingehen. Ich möchte auch an meinen Freund Adil Demirci erinnern, der heute immer noch in Silivri eingesperrt ist, und hoffe, dass sowohl Adil Demirci als auch İsminas Temel, Serhat Doğan und alle anderen Journalisten und Journalistinnen bald ihre Freiheit erlangen und auch nicht, wenn sie frei sind, nicht in diesem Freiluftgefängnis anderen Repressionen ausgesetzt werden. Vielen Dank fürs Zuhören. Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Radioaktiv Berlin heute in Solidarität mit verfolgten Journalistinnen und Journalisten in der Türkei und in den USA. Weiter geht es mit einem Bericht, auch von der 24. Rosa-Luxemburg-Konferenz aufgenommen am letzten Samstag in Berlin-Moabit. Und zwar die türkische Zeitung Efrensel, eine der letzten kritischen Stimmen gegen die Regierung Erdogans, die noch nicht verboten und kriminalisiert worden ist, kämpft unter harten Bedingungen. Und dann eine Grußbotschaft des ebenfalls längere Zeit inhaftierten Journalisten Max Zirngas, der in Türkei immer noch nicht reisen darf, der die Türkei nicht verlassen darf. Das hört ihr jetzt. Auch dafür einstehen und kämpfen und heute den Beruf als Journalisten zu haben, ist ein sehr ernsthafter Beruf und ein Beruf, den man als Widerstandskämpfer bezeichnen kann. Und diese Journalistinnen und Journalisten, die jeden Tag auch mit ihrem Leben zu kämpfen haben und auch mit der Angst leben müssen, jeden Tag inhaftiert werden zu können, diesen Mut und diese Solidarität gilt an Journalistinnen und Journalisten ganz herzlich von der 24. Konferenz an die Türkei. Liebe Freundinnen und Freunde, es wurden nach dem Putschversuch über 170 Medienanstalten, Zeitungen, Zeitschriften der Türkei geschlossen und verboten. Es gibt nicht mehr viele Zeitungen und Zeitschriften der Türkei, noch berichten dürfen. Eines dieser wenigen Zeitungen, wohlbemerkt Tageszeitungen, ist die Evrensel. Die Evrensel erscheint unter großen Repressionen, unter großen finanziellen Schwierigkeiten. Auch die ökonomische Krise versucht sie in die Knie zu zwingen. rein aus einem ganz banalen Beispiel, dass die Papierpreise in die Dimension gestiegen sind, dass auch rein durch den hohen Papierpreis in den letzten Wochen viele Zeitschriften und Zeitungen dicht gemacht haben. 32 Erstunterzeichner, darunter Frank Überall, Deutscher, der Bundesvorsitzende vom Deutschen Journalistenverband, Peter Freitag, stellvertretender Bundesvorsitzender der Deutschen Journalistenunion von Verdi, aber auch Stefan Huth, Chefredakteur der Jungen Welt, haben hier einen Aufruf zur praktischen Solidarität mit der RSL unterzeichnet und gemeinsam auch verfasst. Diesen Flyer, den kriegt ihr auch bei der DDIF. Ihr könnt ihn auch online auch weiter unterzeichnen. Solidarität mit RSL.de. Und ihr könnt auch eine Spende machen. Jeder Euro zählt momentan als Unterstützung für die Tageszeitung RSL. Michael hat es erwähnt. Es sind weitere Leute noch, weitere Journalisten inhaftiert in der Türkei. Einer dieser Journalisten wurde vor kurzem erst, kurz vor Weihnachten, freigelassen. Max Ziengast, er ist auch Junge Welt Autor. Er darf die Türkei nicht verlassen. Er wurde eingeladen, ist leider heute nicht bei uns, aber er hat für uns eine Grußbotschaft und die wird jetzt hier abgespielt. Liebe Freundinnen und Freunde, Genossinnen und Genossen, ich wäre sehr gern heute bei euch bei der diesjährigen Rosa-Luxemburg-Konferenz, aber leider kann ich euch nur per Video diese Nachricht schicken. Wie ihr wahrscheinlich wisst, bin ich zwar enthaftet worden, aber gleichzeitig mit einem Ausreiseverbot belegt worden und kann daher die Türkei nicht verlassen. Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal bedanken für all die großartige Solidarität und die großartige Arbeit, die so viele Menschen für mich geleistet haben. Mein Fall zeigt die Wichtigkeit und die Kraft von internationaler Solidarität und die brauchen wir heute mehr als je zuvor. Weltweit sind wir konfrontiert mit einer Krise des kapitalistischen Gesellschaftssystems. Diese Krise drückt sich politisch aus in der zunehmenden Tendenz zu autoritären Regimes, zunehmenden Tendenz zu Repression und Faschisierung. Das Kapital und seine Repräsentanten, autoritäre Regimes, aber auch sogenannte demokratische Staaten, attackieren immer mehr die Grundrechte und die sozialen Rechte, die Errungenschaften sozialer Kämpfe. Aber dagegen gibt es auch Widerstand und diese Widerstände müssen wir weltweit unterstützen. Wir müssen uns gegenseitig stärken, uns unterstützen beim Kampf für eine bessere, freie, gerechte Welt. Ich bin zwar fürs Erste enthaftet worden, aber mein Prozess geht weiter. Und viel wichtiger noch, es gibt Zehntausende von politischen Gefangenen in der Türkei, darunter viele Journalistinnen, Gewerkschafterinnen, Akademikerinnen, politisch aktive verschiedenster Lager. Für sie alle müssen wir uns einsetzen, mit ihnen allen müssen wir solidarisch sein. Und nicht nur in der Türkei, sondern auch darüber hinaus, auf der ganzen Welt, gibt es unzählige politische Gefangene, die unsere Unterstützung brauchen. Angesichts all der Repression, der Zerstörung, des Krieges weltweit, mit dem wir heute konfrontiert sind, der sozialen Missstände, von Armut, Arbeitslosigkeit, Hoffnungslosigkeit, möchte ich an die Worte von Rosa Luxemburg erinnern, die sie in ihrem berühmten Brief an Sonja Liebknecht aus dem Gefängnis formuliert hat. Sie empfiehlt Sonja Liebknecht, trotz alledem heiter und ruhig zu sein und sie schreibt, so ist das Leben und so muss man es nehmen. Tapfer, unverzagt, lächelnd, trotz alledem. Diese Worte haben mir im Gefängnis Kraft gegeben und mit dieser Grundhaltung, die in diesen Worten sich ausdrückt, müssen wir heute weitermachen, müssen wir die Kämpfe führen, müssen wir gegen die Missstände anschreiben und uns gegenseitig dabei aufrichten und nicht schwächen. In diesem Sinne möchte ich noch einmal sagen, hoch die internationale Solidarität, Freiheit für alle politischen Gefangenen. Liebe Grüße aus Ankara und ich wünsche euch eine großartige Konferenz. Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. Ja, Radioaktiv Berlin hier am Mittwochnachmittag in den Freien Radios Berlin-Brandenburg. Wir beschäftigen uns mit einem der Schwerpunkte der vergangenen Rosa-Luxemburg-Konferenz, nämlich der Solidarität mit verfolgten Journalistinnen und Journalisten. Wir wechseln jetzt in die USA und als nächstes hört ihr einen Beitrag von Mumia Abu-Jamal. Cracks in the walls of empire. Begins. As we gather today, we do so. Thus, we can glimpse a key relationship and capitalism. One is but a tool of an economic system which utilizes the other for power and profit. One would think that the heinous and horrors of massacres of World War II would awaken us to the fascism and the neo-fascism that we see emerging in Europe and the U.S. One would think, yes, but neoliberalism itself, a political system designed to serve corporate interests by betraying the public sphere for private capitalist accumulation, has prepared the ground for this neo-fascist and crypto-fascist ascendancy. Neoliberalists like the Clintons built the machine we now name mass incarceration. How could this not strengthen and deepen a system built on repression of workers, racism, and corporate control and domination? In Britain, Brexit spelled economic disaster and the devolution of Britain as one of the centers of Europower. In France, attempts to operate the nation as if it were a simple business run by a banker has run into a wall. One, richly emblazoned with mottos comparing the president with kings who face the guillotine. In America, the notion of president who was a businessman has lost much of its luster as the state appears like a sign of chaos and sheer incompetence. And beneath it all lurks the threat of fascism, ugly, racist, profoundly undemocratic, and beholden only to corporate capitalism. It is a time for all of us of awakening. Thank you for your time. From a prison nation, this is Morgan Abu. These commentaries are recorded by Noel Hanrahan of Prison Radio. Yo, peace, y'all. This is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together, we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive, Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, y'all already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. Ihr hört Radioaktiv Berlin diese Woche mit einem Schwerpunkt zur Unterstützung verfolgter Journalistinnen und Journalisten. Als letztes hörten wir Mumia Abu Jamal. Und wie ihr ja sicherlich wisst, wenn ihr diese Sendung regelmäßig hört, gibt es eine sehr aktive UnterstützerInnenbewegung für Mumia Abu Jamal. Aus eben dieser Bewegung war auch eine Rednerin dort auf der Rosa-Luxemburg-Konferenz und sie vertiefte nochmal, was in seinem Fall gerade jetzt ansteht, was dort anliegt und was in den letzten Wochen passiert ist. Wer die Sondersendung von uns in der vergangenen Woche gehört hat, der weiß vielleicht schon einige Dinge, aber es gibt auch Neuheiten. Es passieren wirklich alle paar Tage neue Dinge. Und ihr könnt jetzt die Rede von Annette Schiffmann hören, ebenfalls aufgenommen auf der 24. Rosa-Luxemburg-Konferenz am vergangenen Wochenende in Berlin-Moabit. Ihr habt Mumias Stimme gehört und ich frage mich jedes Mal wieder, wo nimmt der Mann das bloß her? Wie kann er bloß immer weitermachen? Vor 37 Jahren hat der Albtraum für ihn angefangen. 9. Dezember 1981, 4 Uhr nachts, Polizeikontrolle in Philadelphia und das bekannte Ende. Der Polizist Faulkner tot, ein Tatverdächtiger geflohen, Mumia schwer verletzt und viele wütende Polizisten, die ihn sofort als schuldig brandmarken, den Bewusstlosen brutal zusammenschlagen und erst nach über einer Stunde im Krankenhaus einliefern. Am 9. Dezember 1981 war er 27 Jahre alt. Der begeisterte Vater von drei kleinen Kindern auf dem Weg zu lokaler Berühmtheit als Journalist in Philadelphia. Ein Schreibtalent mit Charisma in der Stimme, die selbst durch das Gefängnistelefon zu hören ist. Jemand mit Zukunft in der Branche, trotz seiner radikalen Berichterstattung über die grassierende Polizei, Korruption und Brutalität in Philadelphia und über die extreme Ungleichbehandlung schwarzer Menschen in den USA. Damit hat man sich damals wenig Freunde gemacht, ebenso wie heute, und trotzdem ging es für ihn bergauf. Im Juni drauf ein kurzer Prozess von 14 Tagen, verurteilt zum Tod durch die Giftspritze. Es folgen fast 29 Jahre Todestrakt, 2 Hinrichtungstermine, internationale Kampagnen für den Gefangenen, 2001 endlich die Aufhebung des Todesurteils, 2011 schließlich 10 Jahre später die Verlegung in den sogenannten Normalvollzug. Und jetzt, plötzlich nach all den Jahren von nichts, nichts und nochmal nichts, von ergebnislosen Berufungen und wieder nichts, überschlagen sich seit ein paar Wochen die Ereignisse. Vorgestern Abend erreichten uns aus den USA die E-Mails mit der Sensation: In einem entlegenen Abstellraum der Staatsanwaltschaft von Philadelphia finden die Angestellten auf der Suche nach Ersatzschreibtischen am 28. Dezember 6 Aktenkisten. Die haben dort unter den gestapelten Möbeln überhaupt nichts verloren. Auf 5 der Kisten steht Mumia Abu-Jamals Name. Auf der 6. steht nichts. In allen sind Akten zu seinem Fall. Die Anwälte haben bisher noch nichts anschauen können, aber sie sagen, die sind älter als vom Jahr 2000. Dieser Fund, nachdem es gerade 2 ganze Jahre lang ein Tauziehen um fehlende Aktennotizen in Mumias Fall gegeben hatte. Das, nachdem auch die neue Staatsanwaltschaft unter Larry Krasner versichert hatte, alle Akten an das Gericht geliefert zu haben. Das, nachdem Richter Tucker, Common Court of Pleas in Philadelphia, in Mumias Klageverfahren gegen den gefangenen Richter und Ex-Staatsanwalt Castile nach wie vor fehlende Aktennotizen moniert und mit dem Urteil vom 27. Dezember erstmals Abu-Jamals Weg zu einem möglichen neuen Prozess freigemacht hatte. Die stellvertretende Oberstaatsanwältin schreibt dem Richter: Nichts in unserer Datenbank deutet auf die Existenz dieser Kisten hin. Wir sind dabei, alles zu sichten. Und wir sind sehr gespannt. Das Urteil von Richter Tucker war schon eine Sensation. Zum ersten Mal seit 37 Jahren gibt es eine berechtigte Hoffnung für Mumia, vielleicht doch noch zu seinem Recht zu kommen. So muss es sich anfühlen, sagt er ganz vorsichtig, wenn man einen Richter hat, der nicht von der Fraternal Order of Police bezahlt wird. Die Fraternal Order of Police ist die berüchtigte Polizeibruderschaft, für die wir in Deutschland kein Äquivalent haben, in der sehr viele Polizisten in den ganzen Vereinigten Staaten Mitglied sind. Ein neuer Prozess ist möglich. Die Beweise für seine Unschuld irgendwie einzubringen, ist absurd kompliziert wie das meiste im amerikanischen Recht, aber es ist möglich. Und wer weiß, was in den Kisten ist. Jetzt hängt alles ab vom neuen Leiter der Staatsanwaltschaft von Philadelphia, Larry Krasner. Er ist seit einem Jahr ins Amt gewählt worden mit über 70% der Stimmen. Er ist der erste Leiter dieser Behörde seit über 50 Jahren, der vorher nicht Ankläger, sondern Strafverteidiger war. Ein Linker, der seit einem Jahr im Amt schon so viel umgekrempelt hat, dass viele aus dem juristischen Establishment ihn inzwischen aus vollem Herzen hassen. Aber hier geht es um mehr, um einen Fall, der die ganze Stadt gespalten hat, um einen Fall, für den der Ausdruck geprägt wurde, wann immer er Recht bekommen hätte müssen, ist die Mumia-Ausnahme in Kraft getreten. Für ihn wurden extra Gesetze gemacht. Es geht hier um die rachsüchtige, rassistische FOP, Fraternal Order of Police, die noch immer seinen Tod fordert und Druck auf alle macht, die etwas anderes fordern. Es geht um die verbitterte Polizistenwitwe, die immer und immer und immer wieder Himmel und Hölle und alle Medien in Bewegung setzt, um jede kleinste Verbesserung für den verabscheuten Gefangenen mit Wut und ihren unermüdlichen Rachewünschen zu kommentieren. In dieser aufgeheizten Stimmung muss Larry Krasner sich verhalten. Wird er das schaffen? Das Einzige, was er dafür jetzt tun müsste, ist nichts. Er müsste einfach nur auf sein Recht verzichten, gegen das Urteil Berufung einzulegen. Vorgestern haben Aktivistinnen in Philadelphia ihm bereits über 4000 Unterschriften mit dieser Forderung übergeben. Wir sammeln online weiter, mehr dazu gleich. Als wir in Heidelberg unsere erste große Veranstaltung über Mumia Abu-Jamal gemacht haben, war Mumia 44 Jahre alt. Ich auch. Das war vor 20 Jahren. Seither bin ich in die USA gereist, nach Schweden, Italien und Jamaika geflogen, in ganz Deutschland herumgefahren, viermal umgezogen, habe einen neuen Beruf gelernt, zahllose Menschen bei zahllosen Aktivitäten getroffen, Zeit mit Partnern, Freundinnen und meiner Familie verbracht. Mich über das Wetter aufgeregt und über die Deutsche Bahn, 1000 schöne und ein paar unschöne Dinge erlebt. 240 Monate voller Leben. Unfassbar, dass er diese ganze Zeit immer nur Beton, Sicherheitsglas und eine hässliche Zelle gesehen hat. 7200 Tage und Nächte fast immer allein war. 7200 Tage und Nächte Einsamkeit im Grauen. Demnächst werden wir beide 65. Ich werde mit Freunden feiern, er nicht. Aber zum ersten Mal gibt es eine reelle Chance für ihn. Es wird wie immer schwierig, langwierig und ätzend werden, aber es ist möglich. Ich bitte euch um drei Dinge. Unterschreibt an unserem Stand oben den Aufruf an Larry Krasner, auf die Berufung zu verzichten. Spendet für die Verteidigung und die Freunde, die ihn besuchen. Jeder Besuch ist teuer und kostet viel Geld. Selbstverständlich gibt es keinen Bus in die abgelegenen Gefängnisse. Und schickt eine unserer Postkarten an Mumia, das ist wichtig. Seit vielen Monaten setzen die Gefängnisbehörden in Pennsylvania alles daran, das Leben der Gefangenen noch schwerer zu machen. Bis hin zu dem Aberwitz, die Postadressen der Knäste an eine Firma in Florida auszulagern, wo dort Kopien gemacht werden für die Gefangenen, wo auch immer. Alles, was an den Knast direkt gerichtet ist, kommt in Zukunft zum Empfänger zurück. Zeigt ihnen, dass wir uns davon nicht abschrecken lassen. Und falls jemand von euch Lust hat, mir nachher für unsere Webseite 30 Sekunden lang in die Kamera zu erzählen, warum er oder sie Mumia unterstützt, freue ich mich auch. Vielen Dank. Einen herzlichen Dank an Annette Schiffmann. Vielen, vielen herzlichen Dank. Radioaktiv Berlin, rund um die Uhr zu hören, zusammen mit anderen Sendungen von Studio Ansage im Internet-Livestream. www.radio-metropolis.de. Ausgehtipps für diese Woche. Heute Mittwoch um 19 Uhr, also 2 Stunden nach dieser Sendung, gibt es in der Meuterei eine Diskussion mit Film und Zeitzeugen. Und zwar im Rahmen des offenen Treffens von No War Berlin. Der Titel der Veranstaltung ist Shoah durch Erschießen. Aus dem Veranstaltungstext. Kürzlich wurden faschistische Netzwerke in der Bundeswehr aufgedeckt. Nazis in der Bundeswehr sind kein Einzelfall und stellen auch keine neue Entwicklung dar. Ein Blick in die Geschichte zeigt die Kontinuitäten zwischen Wehrmacht und Bundeswehr. Die Bundeswehr ging aus der Wehrmacht, der SS und sonstigen militärischen Organisationen Nazi-Deutschlands hervor. Ab 1960 waren 12.360 NS-Offiziere und 300 Führer der Waffen-NS in ihr vertreten. Vor diesem Hintergrund und anlässlich der Holocaust-Gedenktage um den 27. Januar wollen wir uns bei unserem offenen Treffen im Januar Teile des 2008 erschienenen Films Shoah durch Erschießen gemeinsam anschauen und darüber sprechen. Thema des Dokumentarfilms ist die Ermordung jüdischer Menschen in der Ukraine durch deutsche Erschießungskommandos. Es berichten Zeitzeuginnen und Zeitzeugen und die heute noch vorhandenen Spuren dieser Verbrechen werden gezeigt. In der heutigen Ukraine liegen zwischen 1200 und 2000 Exekutionsstätten. In Osteuropa starben geschätzte 2 Millionen jüdischer Frauen, Männer und Kinder am Rande von Erschießungsgruben, getötet durch Mitglieder von SS-Einheiten, Polizeibataillonen und der Wehrmacht. Diese Veranstaltung heute um 19 Uhr, also 2 Stunden nach dieser Sendung, in der Meuterei, die findet ihr in der Reichenberger Straße 58 in Berlin-Kreuzberg, zwischen den U-Bahnhöfen Cottbusser Tor auf der Linie U1 oder U8 oder dem Görlitzer Bahnhof auf der Linie U1. Morgen am Donnerstag um 18 Uhr gibt es einen interessanten Film im politischen Café des Zilonagora. Der Film heißt Occupy, Resist, Produce, Officine Zero, 33 Minuten. Dauert er und ist aus dem Jahr 2015, aus dem Veranstaltungstext. Officine Zero war ehemals ein Werk für Wartungsarbeiten von Schlafwegen der italienischen Eisenbahn. Als die italienische Eisenbahn im Dezember 2011 den Betrieb von Schlafwegen einstellte, schloss das Unternehmen. 20 Arbeiterinnen der ursprünglichen Belegschaft von 60 ArbeiterInnen haben sich geweigert, die Schließung zu akzeptieren. Im Februar 2012 haben sie ihre Arbeitsstätte besetzt. 2013 wurde Officine Zero offiziell als ökosoziale Fabrik gegründet. Dieser Film morgen am Donnerstag um 18 Uhr im Zilonagora. Und das findet ihr in der Grünberger Straße 73 am Boxhagener Platz in Berlin-Friedrichshain nahe dem U-Bahnhof Samariterstraße auf der Linie U5. Am Freitag dann um 21 Uhr eine Premiere, und zwar am Tommy Weisbecker Haus, das erste Drugstore im Exil-Party-Event steigt dort. Aus dem Veranstaltungstext. Zwar ist die Location futsch, aber deswegen hört das Drugstore noch lange nicht auf. Bis das Kollektiv einen dauerhaft neuen Ort findet, laden der Drugstore und der Schicksal euch zum ersten Event der Drugstore im Exil-Reihe ein. Euch erwartet ein Abend voller Live-Musik und guter Gesellschaft. Sie können uns den Ort nehmen, aber nicht unsere Einstellung. Es spielen Bipol, das ist Elektropop aus Berlin, Die Dschungel, ebenfalls aus Berlin, und DJ Hunky Dory. Das Ganze am Freitag ab 21 Uhr im Tommy Weisbecker Haus, das findet ihr in der Wilhelmstraße 9 in Berlin-Kreuzberg, nahe dem U-Bahnhof Hallisches Tor auf den Linien U1 oder U6. Am Samstag ab 20 Uhr gibt es ein Sludge to Black and Crust to Black Metal Konzert in der Schabe Gib 8. Es spielen Gräber, die machen Doom, Sludge und Grind und kommen aus Ontario in Kanada. Humanity's a Curse, das ist Black and Crust aus Berlin. Ade, das ist atmosphärischer Black Metal aus Berlin. Und Frust, das ist Black and Hardcore ebenfalls aus Berlin. Und diese 4 Bands könnt ihr sehen in Schabe Gib 8, in der Schererstraße 8 in Berlin-Wedding, nahe dem S- und U-Bahnhof Wedding, das auf der U6 oder auf der Ringbahn, oder dem U-Bahnhof Nauner Platz auf der Linie U9. Eine letzte Diskussionsveranstaltung haben wir für Sonntag ausgesucht, für Frühaufsteherinnen und Aufsteher. Ab 10 Uhr an der Humboldt-Universität unter den Linden ist die Konferenz von NICA, das ist Abkürzung für Nationalismus, ist keine Alternative. Und die machen eine Konferenz unter dem Motto How We Win. Die geht bereits am Freitag, den 18. los und dauert bis Sonntag, den 20. Und es ist der 3. bundesweite Konferenz eben dieser Kampagne Nationalismus ist keine Alternative. Es gibt zahlreiche Diskussionen, Workshops, Vernetzungsmöglichkeiten. Das könnt ihr euch alles im Netz genauer anschauen, wenn ihr einfach eingibt NICA Konferenz 2019. Der Ort der Konferenz ab 10 Uhr, wie gesagt, die Humboldt-Universität am Sonntag. Die findet ihr unter den Linden Nummer 6. In der Nähe des Ernst-Reuter-Platzes ist der U-Bahnhof in Berlin-Charlottenburg. Das waren die Veranstaltungshinweise von Radioaktiv Berlin. Weitere interessante Termine findet ihr auf dem Weblog www.stressfaktor.squad.net. Radioaktiv Demo-Ticker. So, ich möchte jetzt eine Demo für nächste Woche ankündigen, und zwar Samstag, den 26. Januar um 14 Uhr am Kreuzberger Cottbusser Tor gibt es eine Demonstration unter dem Motto Leute für die Meute, Kiez-Demo. Keine Beute mit der Meute. Eine Kiez-Demo für den Verbleib des Kneipenkollektivs Meuterei und der bedrohten Orte in der Nachbarschaft. Gentrifizierung macht nicht vor unseren Wohnungen Halt und nimmt uns jetzt noch unsere Kiezkneipen. Die Demo beginnt um 14 Uhr am Samstag, den 26. Januar, also in der nächsten Woche, am Cottbusser Tor. Das erreicht ihr über die Linien U1 und U8, die Station ist Cottbusser Tor und das Ganze natürlich in Berlin-Kreuzberg. Weitere interessante Veranstaltungshinweise und Proteste findet ihr dem Weblog www.stressfaktor.squad.net. Echoing echoing in my Unsere Schwerpunktsendung zu verfolgten Journalistinnen und Journalisten und der Solidarität mit ihnen neigt sich jetzt dem Ende zu. Wenn ihr diese Sendung nochmal hören wollt, könnt ihr das in wenigen Stunden auch auf unserem Blog machen. Ich sag mal eben an, dort wird unser Podcast veröffentlicht. Der Blog heißt www.radioaktivberlin.blogsport.de. Ich wiederhole das nochmal, radioaktivberlin.blogsport.de. Der Podcast dieser Sendung und auch viele andere Sendungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, dort zu finden. Wenn es euch gefällt und interessiert, könnt ihr es ja gerne auch weiter verlinken an Freundinnen und Freunde, Bekannte. Das letzte Wort hat wie immer in dieser Sendung der gefangene Radiojournalist Mumia Abu Jamal. Seit über 10 Jahren halten wir das hier in der Sendung so, und sobald er dann endlich mal frei ist, hoffentlich in naher Zukunft, kann er das vielleicht auch selber ansagen. Bis dahin hören wir diesen schon einige Jährchen alten Jingle. Mein Name ist Markus, ich verabschiede mich bis zur nächsten Woche, beziehungsweise vielleicht auch bis zur übernächsten, das weiß ich im Augenblick noch gar nicht genau. Bis dahin, macht's gut, tschüss. My name is Mumia Abu Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu Jamal. treib mir.